Yeah. Ah. Ey, Bitch, ey. Hart wie Straßenasphalt, es ist der Boss, radikale Gewalt. In Punchline-Form, brachiale Gestalt, ey, der kanadische Halt. Kickbox-Türsteher zum Pflegefall und du siehst Bären fallen wie im kanadischen Wald. Ich stepp ins Rampenlicht mit 100 Kilo Kampfgewicht, du Schwanzgesicht. Geh mir aus der Sonne, deutscher Hip-Hop ist ein Transenstrich. Erzähl nicht, dass du Kante bist, Bitch. Du sagst dir bloß Stories aus den Fingern, so wie Schlangengriff. Nach nem Mamba-Biss in der Hand, ich dreh das Cannabis in den Blunt. Es gibt Desinteresse für dich schwanzgesichtigen Punk. Drum halt mal bitte den Rand, Schlampe. Sprich mich nicht an oder mach's wie Taubstumme. Punk und sprich mit der Hand. Du willst Beef, so sieht die Kurzfassung aus. Ich komm zu deiner Show mit Sturmmaske auf und raub die Tourkasse aus. Ey, yo, Bitch, mir gebührt die Königskrone. Wenn ich mal sterbe, hinterlass ich einen Haufen Asche wie ein Phönixvogel. Scheiß auf Hanteln, ich pumpe lieber Baumstämme. Rapper sehen, wie ich den Benz 600 durch die Town lenke. Ihn auf das Ungeziefer drauf lenke und an ihren Bitches per Deep Throat den Unterkiefer ausrenke. Das ist die Ruhe vor dem Sturm. Das ist die Ruhe vor dem Sturm. K zu dem I, zu dem N, zu dem G kommt. Und das hier ist nur die Ruhe vor dem Sturm. Okay, pass auf. Ah. Es ist der Boss, der von den Bangkoker Streets bis zum Hamburger Kiez. Ganz locker schießt mit Gunshots, das sieben ich am Block im Jeep. Auf dich Bangkoker schießt, treff ich den Schwarz. Als ob ich aufs Brandtoffer schießt, guck ich auf den Weltlichter, klar. Hang mit Mafia, Member so wie Frank Sinatra. Meine Crew trägt Gold wie Usain Bolt. Ich baller wahllos auf jede, der noch rappt mit AK. Bitch, nachdem ich im Chrysler hock ein paar Viber poppe, kauf ich in einem Anfall von Spontanität zwei Schlösser, drei Limousine, vier Inseln und ein paar Socken. Wenn du Beef willst, wird die Tag gezückt. Ich bin backgebiss, jetzt geht der Rest gebückt. Klar zu dem Boot, doppel LNG, aha, der King. Wir bringen echt den Rap zurück. Deutsche Rapper verlieren ihren Status und darum sind sie außer sich wie bei einer Nahtoderfahrung. Aber was wollen sie gegen die Übermacht in Bossgestalt unternehmen? Ey, guck all diese anderen Versager, können weitermachen mit dem jämmerlichen Rumgebeite bei den Amis. Aber werde damit scheitern, denn ich kille meine Feinde mit den Seilen, die sie ficken. Ohne Gegenwehr, der Boss ist weg, ich demoliere weiter. Und in Sünde mit den Punches, die komplette Leben ficken. Alle Bitches, die was wollen können, kommen, denn ich dominiere diese Rap-Szene von jetzt an komplett allein. Der Mac und ich sage dir, Hunde sind eins. Der Rest aller Rapper wird wegdominiert. Der Boss, ich dulde keine anderen Kings of Rap neben mir. Scheiß auf Hanteln, ich pumpe lieber Baumstämme. Rapper sehen, wie ich den Benz 600 durch die Town lenke. Ihn auf das Ungeziefer drauf lenke und an ihren Bitches per Deep Throat den Unterkiefer ausrenke. Das ist die Ruhe vor dem Sturm. Das ist die Ruhe vor dem Sturm. K zu dem I, zu dem N, zu dem G kommt. Und das hier ist nur die Ruhe vor dem Sturm. So, meine Freunde, das ist die Ruhe vor dem Sturm, denn das alles zerberstende, glorreiche Album des Bosses mit dem Titel King erscheint bald. Und bald geht auch die Promophase los, die legendärste Promophase des Deutschraps, nicht verpassen. Alles auf diesem Channel. Abonniert diesen Channel, Bosshaft Channel. Und in diesem Sinne, meine Freunde, auf eine bosshafte Zukunft.